Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Kommen wir zur zweiten Serie in unserem Serienquartett. Auch dieser Mann besitzt ein durchaus gesundes Selbstbewusstsein und er präsentiert sich dieses Mal ein bisschen anders als sonst. Der Comedian Ricky Gervais mit seiner neuen Miniserie Afterlife. Und Susanne stellt sie uns vor. Ja, wenn Ricky Gervais eine neue Serie macht, ist klar, es ist seine Serie. Der britische Comedian hat sie dann gewöhnlich entwickelt, geschrieben, Regie geführt und er spielt die Hauptrolle. Deswegen also nur kurz eine Erklärung über ihn. Wer ihn nicht kennt, er ist der Mensch, ohne den es Stromberg in Deutschland nicht geben würde. Ricky Gervais ist der Kopf hinter The Office, dieser Pseudo-Langzeit-Comedy über das Leben in einem Großraumbüro einer Papier-Großhandelsfirma. Er hat danach andere Comedies gemacht, eine zum Beispiel über Statisten, Extras, er macht Stand-Up-Comedies, er hat mehrfach die Golden Globe-Verleihung moderiert, keine Minderheit in der Provokation ausgelassen. Ricky Gervais polarisiert enorm und das ist jetzt auch die Überleitung zu der neuen Serie Afterlife. In einem Interview wurde er vor ein paar Wochen gefragt, ob man denn nun Ricky Gervais Fan sein muss, um die neue Serie zu mögen und er sagte: If you don't like me, another actor's coming along any minute. I think all the people who like those things might be a bit surprised by this because it's the furthest I've gone, the most dramatic, the darkest, the most uncompromised. Also, er sagt, wer mich nicht mag, da kommt ständig ein neuer Schauspieler vorbei in der Serie. Und alle, die mich mögen, werden wohl überrascht sein, weil ich noch nie so weit gegangen bin wie in dieser Serie. Sie ist so dramatisch wie noch nie, so dunkel wie noch nie und so kompromisslos wie noch nie. Das sagt also Ricky Gervais. Und wie kompromisslos sie ist, darüber wird noch zu diskutieren sein. Was tatsächlich ungewöhnlich ist, die Serie zeigt, Ricky Gervais kann auch todernst und liebenswürdig, bis an die Grenze zum Kitsch, würde ich sagen. Ricky Gervais selbst spielt Tony, einen erfolglosen Journalisten in einer Lokalzeitung, dessen Frau nach 25 Jahren an Krebs gestorben ist. Tony verliert jede Lust am Leben. Er will sich quasi ständig die Kugel geben. Man sieht ihn aber auch immer ständig bei der Arbeit. Engelchen und Teufelchen sitzen bei ihm nebeneinander auf der Schulter. Mal ist er verzweifelt, dabei ziemlich liebenswürdig. Mal ist er ein zynischer, menschenverachtender Idiot. Also so eine typische Ricky Gervais-Figur. Und irgendwie ist es wohltuend, dass Gervais sozusagen mal was anders machen will, dass er seinen misanthropen Figuren ja so eine Menschlichkeit gibt, dass er sich um Ernsthaftigkeit bemüht, um große Themen wie Trauerbewältigung und Nächstenliebe. Nur ich würde behaupten, dass auch die anderen Serien, die er vorher gemacht hat, im Prinzip große Themen behandelt haben, aber nicht den Vorschlaghammer dabei rausgeholt haben. Und den sehe ich hier bei allen großartigen Momenten, die es gibt, hin und wieder doch. Henrik, du bist ja der Mann fürs Humorige bei uns. Ja. Hat sich Ricky Gervais weiterentwickelt oder nur den Vorschlaghammer rausgeholt? Ich finde, er hat sich leider weiterentwickelt. Ich war tatsächlich genervt beim Anschauen dieser Serie. Auch ich finde, Ricky Gervais ist eigentlich ein ganz großartiger Serienmacher. Er hat mit The Office eine Grundlage geschaffen für ein ganzes Genre, das weltweit kopiert wurde. Noch besser fand ich persönlich Extras, auch eine bis heute unerreichte, großartige Serie, die mit Cameo-Auftritten von berühmten Stars spielt. Großartig. Und jetzt fängt er an, plötzlich das dramatisch. Und wenn er im Ton sagt, er hat noch nie so etwas Dunkles gemacht oder es wird jetzt dark, dann denke ich, ja, okay, aber du kannst es aber auch leider nicht wirklich. Also ich finde, die Comedy-Elemente in seiner Serie funktionieren weiterhin, aber immer wenn es in Dramedy oder in Drama geht, wird es belanglos. Du hast auch schon gesagt, kitschig finde ich auch, bis hin zu kitschig. Also als Beispiel, ganz schlimm finde ich diese Gespräche, die er mit dieser Witwe am Grab führt. Er geht immer wieder zum Grab seiner Frau und trifft dort eine andere Witwe, lernt sie dort kennen, weil sie am Grab ihres verstorbenen Mannes sitzt. Und diese großartige Schauspielerin Penelope Wilton wird dort total verfeuert. Sie erzählt ihm die ganze Zeit, was er für ein großartiger Kerl sei und dass er das Leben genießen muss. Und das ist so kitschig und so großmuttermäßig und hat für mich überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Klar, die Comedy-Elemente funktionieren, aber er sollte einfach nur Comedy machen. Nein, ich sehe das gar nicht so. Also es ist keine Serie über Trauerarbeit, auch wenn sie immer so verkauft wird. Ich glaube, dass er das, was Trauerarbeit ist, nicht unbedingt trifft. Ich frage es, möchte er es treffen? Und ich würde es ganz anders formulieren. Ihr sagt das so, als hätte er The Office und Extras vorgestern gemacht und das ist jetzt sein neues Projekt. Dazwischen liegt eine Phase, wo ich glaube, Ricky Gervais auch sich viele Feinde gemacht hat. Er kommt aus einer Art von Humorik, die fast nur mit Zynismus arbeitet. Also die Provokation, die Susanne schon angedeutet hat, er beleidigt alle, um es ganz kurz zu machen. Alle und jeden und sich selber. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass seine letzten Serien, er hat nur schon ein paar gemacht für Netflix, die waren unerträglich. Da gab es seine Krankenhauspfleger-Serie, das war in einer Verachtung allem gegenüber, seiner eigenen Figur, seiner eigenen Persona, den Figuren, die er erschaffen hat, wirklich nicht mehr auszuhalten. Ich habe das Gefühl, dass er mit dieser Serie wieder zurückkommt in einen Raum, wo er sich zumindest gut aufhalten kann. Und ich finde, das klingt jetzt so Comedy-Kanner. Diese lustigen Momente in dieser Serie, die sind herausragend lustig. Wir müssen sagen, das Leben dieser Lokalzeitung ist sensationell geschildert. Dieser Blick auf seine Kollegen dort, der ist so genau und so präzise konstruiert. Er hat eine neue junge Kollegin, die alles machen will. Und es geht darum, dass in dieser Lokalzeitung irgendwie jeder irgendwie auftauchen möchte. Und dann macht er so Hausbesuche. Und dann ist irgendwie so ein dicker Mann, der mit seinen zwei Nasenlöchern mit Querflöten Musik spielen kann. Und das sieht man sich minutenlang an. Oder die Eltern, die meinen, ihr Kind sehe aus wie Hitler. Und die haben angeklebten Bart hat. Ja, ich finde, also wenn man mal die Serie nur an sich nimmt und Ricky Gervais so ein bisschen ausblendet, erzählt diese Serie von der Banalität des Lebens über den Verlust. Und das macht sie wirklich für mich, es funktioniert. Es ist so ein bisschen auch eine Ode an das Leben. Also er muss erstmal in dieses tiefe Tal runter, um da wieder rauszukommen. Das ist so ein Verarbeitungsprozess. Und auch diese Momente, in denen er sich immer wieder das Video anguckt oder die Videos anguckt, die seine Frau ihm hinterlassen hat, als sie wusste, es geht mit ihr zu Ende. Also wirklich auf dem Totenbett geführt. Und diese Beleidigung ist für ihn ein Überlebensprinzip. Er kann nicht anders. Er fühlt Schmerz und er braucht auch dieses Gefühl, anderen Schmerz zuzuführen. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur, wenn alle ein bisschen netter wären in dieser Welt, dann würde er auch besser funktionieren. Ja, nee, glaube ich nicht. Aber ich meine, es ist interessant, wie Anna das gerade beschrieben hat, weil so habe ich das gar nicht gesehen. Er trifft ja auch so interessante Menschen, auch jenseits seines Arbeitskontext, diese dicke Prostituierte. Dann geht er zu seinem Alzheimer-kranken Vater in das Altenheim und spricht dort mit einer Pflegerin. Diese Annäherung an die Pflegerin übrigens, eine Kollegin Ashley Jansen, mit der er auch schon in Extras gespielt hat. Das ist quasi der romantische Moment der Serie. Den fand ich überzeugend. Aber hat es euch nicht genervt, dass er durch seine Welt wandert und alle Figuren, auf die er trifft, sagen ihm, was er für ein toller Kerl ist? Und ich habe das Gefühl, Ricky Gervais hat es für sich, also klar, man sollte immer den Autor trennen von der Hauptrolle, die er selbst spielt, wie in der Literatur. Ja. Aber in diesem Fall, er spielt sich selbst und er will von allen jetzt gesagt bekommen, was er eigentlich doch für ein großartiger Kerl ist. Du hast es gesagt, Patrick, er hat in der Zwischenzeit echt komischen Kram gemacht. Ja. Ich glaube, das hat er auch selber gemerkt. Ja. Und jetzt hat er sich eine Serie geschrieben, wo er irgendwie durch seine von ihm geschaffene Welt läuft. Und alle Leute von außen sagen ihm, ach, im Kern bist du doch ein großartiger Typ. Du bist so ein klasse Charakter. Er zeigt ja auch im Prinzip immer den Kampf mit sich selber. Ne? Also, er kann nicht anders, aber eigentlich im Prinzip ist er ein guter. Und im Endeffekt wandelt er sich ja auch und ist allen dankbar und große Wandlung. Ich glaube, wenn wir überhaupt ein Metathema suchen in dieser Serie, ist es vielleicht nicht Trauer, sondern es ist Glaube interessanterweise. Ricky Gervais trat in der letzten Zeit häufig in Interviews auch in so Late-Night-Shows als überzeugter Atheist. Und er führt auch immer gerne diese Duelle und mit... Tierschützer. Was man auch übrigens in dieser Serie sieht, weil ein Hund hat. Deswegen, er spielt sich selbst, ja. Ja, aber das ist ja in Ordnung. Ja. Ich finde, das kann man durchaus autobiografisch deuten, gerade weil diese Idee des Gläubigsein oder Nichtgläubigsein, ich glaube, es gibt eine Folge, ich glaube, die dritte, wo er nochmal so ein Plädoyer dafür hält, dass es nichts gibt nach dem Tod und man muss sich gar nicht erst einbilden. Daraus folgt aber, dass es eben nur dieses Leben gibt und diese Gegenwart er auch irgendwann akzeptieren muss. Das ist, Susanne hat recht, eine banale Wahrheit. Es bleibt aber eine Wahrheit. Es bleibt aber irgendwie genau auch sowas Echtes, was einen dann doch ein bisschen mitfühlen lässt, weil man gesucht hat, das Gefühl hat, dass da jemand wirklich auf irgendwie sowas wie einer Sinnsuche ist. Afterlife, die neue Serie von Ricky Gervais. Anna. Mich hat diese Serie berührt. Von mir gibt's einen Top. Hendrik zur Abwechslung. Ein bisschen vorhersagbar. Wer hätte es gedacht, mir hat's nicht gereicht. Ein Flop. Patrick, jetzt du. Für mich ist es ein Top. Also mit Einschränkungen, wie ich ja sagte, mir ist es manchmal ein bisschen zu kitschig und trotzdem hat es mich doch gepackt. Ich würde auch einen Top geben. Afterlife, bewertet von uns, ist abrufbar bei Netflix.